Ich habe dich geliebt, es ist dieses Gefühl. Ich weiß nicht, was es zu erzählen gibt, es ist scheinbar nicht viel. Große Fehler muss ich mir eingestehen, ich kann mich heute noch im Traum an deiner Seite stehen sehen. Ich kann das Gefühl, das du bereitest, nicht vergessen. Kann nicht noch länger diese Sehnsucht in mich hineinfressen. In 10 Sekunden von hier bis nirgendwo ist das alles hier noch Teil der One-Man-Show. Es wäre falsch zu behaupten, dass es mir damit gut geht. Es ist einfach so, dass in meinem Leben alles fällt und nicht mehr dort steht, wo ich es einmal hingestellt hatte. Der Platz, der für mich genau der richtige war. Dein Name halt in meinem Kopf, dort ist eigentlich kein Platz mehr. Und ich finde einen Schatz in mir drinnen und ich lasse ihn wie Sand durch meine Finger rinnen. Und ich lasse ihn wie Sand durch meine Finger rinnen. Ich möchte mein Leben gern verstehen. Dafür müsste jedoch erst einmal alles gehen. Kranker, heißer Atem in meinem nackten Nacken. Meine Haare stellen sich am ganzen Körper auf und bringen ein Gefühl wohlig warm in mir herauf. Elektrische Impulse betäuben meinen Rachen. Helles Pfeifen übertönt mein Gefühl nach Nähe. Man mag es glauben oder nicht, dass ich es trotzdem noch sehe. Ich bin schon kurz davor, endgültig den Mut zu verlieren und nicht mehr weiter zu probieren, was ich verpasst habe. Ich möchte sehen, was ich wirklich bin, denn ich sehe sonst hierin keinen Sinn. Und ich habe dich geliebt, es ist dieses Gefühl. Ich weiß nicht, was es zu erzählen gibt, es ist scheinbar nicht viel. Ich bin schon kurz davor, endgültig den Mut zu verlieren und nicht mehr weiter zu probieren, was ich verpasst habe. Ich möchte sehen, was ich wirklich bin, denn ich sehe sonst hierin keinen Sinn. Keinen Sinn!